Ich bin wieder mal zurück und streb wieder mal nach Glück. Mich halt gar nichts davon ab, denn bis hierhin hab ich viel zu viel geschafft. Es war nicht einfach, doch ich packte es an. Ich bin bereit für Spotlight, verdammt, Ich bin wieder mal zurück und streb wieder mal nach Glück. Mich hält gar nichts davon ab, denn bis hierhin hab ich viel zu viel geschafft. Es war nicht einfach, doch ich packte es an. Ich bin bereit für Spotlight, verdammt. Ich bin back, so wie's jeder zweite Rapper ist. Bin also genau wie jeder zweite einfach lächerlich. Bin natürlich auch der King, damit es glaubhaft klingt und mein Image auch bei den Frauen stimmt. Ich bring natürlich die krassesten Vergleiche. Schaut doch her, wie krass ich doch scheine. Papalapap, wie fuck mich das ab. Tag für Tag kopieren sich alle und keiner denkt nach. Will einfach nur Mucke machen, unauthentisch klingen. Und ich hoffe hiermit, hau das jetzt endlich hin. Weil letztendlich bin ich aus keinem anderen Grund hier. Diese Sache fungiert, Leidenschaft um dir zu zeigen, was es heißt, alles selber aufzubauen. Ohne fremde Hilfe, allein vorauszulaufen. Mit dem Gedanken im Kopf, du könntest scheitern. Doch dank meinen Leuten machte ich weiter. Ich bin wieder mal zurück und streb wieder mal nach Glück. Mich halt gar nichts davon ab, denn bis hierhin hab ich viel zu viel geschafft. Es war nicht einfach, doch ich packte es an. Ich bin bereit für Spotlight, verdammt, Ich bin wieder mal zurück und streb wieder mal nach Glück. Mich hält gar nichts davon ab, denn bis hierhin hab ich viel zu viel geschafft. Es war nicht einfach, doch ich packte es an. Ich bin bereit für Spotlight, verdammt. Mir kommt auf der Gedanke von ner eigenen Szene. Dann müsste ich mich hier für die meisten nicht schämen. Mich nicht rechtfertigen, Rap zu hören. Denn nur 20% der Szene macht Rap zum Hören. Traurig, aber wahr, kauft nichts, aber fragt. Wieso sind in den Medien Gangster laufend am Start? Oh Mann, wieso sind so viele minder bemittelt? Jawohl, Scheißhopper, die immer nichts blickend durch ihre Hood laufen, mit ihren Puffrauen und durchs Klischee nie genug rauchen, hatte nie ne Riesencrew oder Feindbilder. Denn gegen wen willst du battlen? Kleinkinder? Nein, immer wieder finde ich es beschämend. Lauf durch die Gegend und zieh durch solche Szenen, die Szene sich selber lähmen. Mit dem Gedanken im Kopf, du könntest scheitern. Doch dank meinen Leuten mach dich weiter. Ich bin wieder mal zurück und streb wieder mal nach Glück. Mich halt gar nichts davon ab, denn bis hierhin hab ich viel zu viel geschafft. Es war nicht einfach, doch ich packte es an. Ich bin bereit für Spotlight, verdammt, Ich bin wieder mal zurück und streb wieder mal nach Glück. Mich hält gar nichts davon ab, denn bis hierhin hab ich viel zu viel geschafft. Es war nicht einfach, doch ich packte es an. Ich bin bereit für Spotlight, verdammt.